Gott allein. Die Sterne am Mond und wir zwei. Und vor uns lag die Nordsee. Oh, wir zwei auf Nord allein. Ich weiß noch, es war Freitagnacht. Du musst hier raus, hast du zu mir gesagt. Gefüllt und das Navi auf Norden gestellt. Oh, oh, oh, oh. Zwischen Jever und Rotwein. Und irgendwann roch es nach Meer und nach Freiheit. Und im Radio spielten sie gerade unser Lied. Nord allein. Die Sterne, der Mond und wir zwei. Und vor uns lag die Nordsee. Oh, oh, oh, oh. Wir zwei auf Nord allein. Mit nichts außer Liebe dabei. Wir wollten niemals wieder fortgehen. Oh, oh, oh, oh. Wir zwei auf Nord allein. Sind wir die Dünen hinauf? Einfach nichts hielt uns beide noch auf. Oh, oh, oh, oh. Es war alles wie früher. Und überall roch es nach Meer und nach Freiheit. Und im Radio spielten sie gerade unser Lied. Nord allein, die Sterne, der Mond und wir zwei. Und vor uns lag die Nordsee. Oh, oh, oh, oh. Wir zwei auf Nord allein. Mit nichts außer Liebe dabei. Wir wollten niemals wieder fortgehen. Oh, oh, oh, oh. Wir zwei auf Nord allein. Yeah.